DJ C-Vex. Wie wir miteinander reden, wie wir zueinander stehen, wie wir leben, das ist kein Leben. Wie wir uns hintergehen, wie wir alles dafür tun, um im Rampenlicht zu stehen, das ist kein Leben. Wie wir miteinander reden, wie wir zueinander stehen, wie wir leben, das ist kein Leben. Wie wir uns hintergehen, wie wir alles dafür tun, um im Rampenlicht zu stehen, das ist kein Leben. Man sieht nur Gewalt, sieht überall nur Krieg, ich schalte den Fernsehen an, täglich Terror, das ist jeder sieht. Die Leute auf der Straße leben in Angst, schieben Depression, nehmen Antidepressiva, 50% haben wir schon. Gutes Essen für die Reichen, schlechtes Essen für die Armen. Willst du heute ganz normal behandelt werden, musst du zahlen, das ist Freiheit. Ich geb ein Scheiß auf euer Slave System, ich bin ein ganz normaler Mensch, listen. Das ist kein Leben, wie wir heute miteinander leben, wie wir miteinander reden, was wir für ne Scheiße sehen. Kein Vertrauen mehr zueinander, achten auf den Nächsten wie ein Feind. Menschen, mit denen wir zusammen leben, sind sogar ein Feind. Man muss sich wehren, kriminell werden, um kein Opfer zu werden. Zu viele drehen durch, denn sie sehen Freunde sterben an irgendwelchen Drogen oder Gewaltverbrechen. Viele Leute werden in dieser Welt zerbrechen. Das ist kein Leben, wie wir miteinander reden, wie wir zueinander stehen, wie wir leben. Das ist kein Leben, wie wir uns hintergehen, wie wir alles dafür tun, um im Rampenlicht zu stehen. Das ist kein Leben, wie wir miteinander reden, wie wir zueinander stehen, wie wir leben. Das ist kein Leben, von den großen Konzernen, von mir aus können sie alle sterben. Ich bin ein freier Mann, ich brauch die Geier nicht. Ich brauch nur reines Essen, doch das kriegen wir nicht. Sie nehmen uns überall nur aus, schmeißen uns das Gift hinterher. Alkohol, Drogen, McDonalds, die Scheiße ist nichts wert. Die Leute gehen kaputt im Kopf, verlieren die Kontrolle, rutschen in die Scheiße, wie der Staat es wollte. Das ist kein Leben, wie die meisten jeden Monat kämpfen müssen, weil sie nichts zu essen haben und Kinder ernähren müssen. Wie viele kein Zuhause haben, auf der Straße schlafen, noch nicht mal kriminell sind und einfach gar nichts haben. Weil das System so ausgelegt ist, freie Maurerwelt. Wir können nur noch beten, Bruder, für eine bessere Welt. Die Armut verbreitet sich wie eine Seuche. Die Leute denken nicht an morgen, nur an heute.